Hallo. Können wir? Ja, jetzt. Ich denke. Hornstrecke 32. Richtig. In Leipzig mit Alex, Konrad und Thomas. Hallo. Das war das Sommerlied. Warum? War Angel Dust. Lust auf mehr. Lust auf Angel Dust macht das. Vom neuen Album. Sehr schön. Themenwechsel. Ich musste heute einen Kulturtext für das CI-Heft Newsflyer schreiben zu Ignite. Ja. Habe ich nicht gern gemacht. Ich habe keine Ahnung von Ignite und... Was sollst du da schreiben? Dass sie gut sind und dass alle Leute zum Konzert kommen? Das muss die Leute ziehen. Ja. Es soll die Leute ziehen. Da ich die aber nicht kenne und nie gehört habe... Ja. Thomas, du machst doch sowas mit Hardcore. Nur dieses Nationalismus-Ding von dem kenne, weil dieser Sänger hat halt irgendwann mal um das Jahr 2000 herum bei einer Band mit dem absolut unbedenklichen Namen Hungarica oder Hungaria oder sowas... Mhm. Angeblich eine ungarische Rechtsrockband mitgesungen. Wie, aber ist das nicht eine amerikanische Band oder was? Die sind aus Kalifornien, aber der Sänger Zoli irgendwas, der Zoltan heißt der, der kommt halt eigentlich aus Ungarn. Ist dann rüber gemacht und hat dann die Band gegründet mit den anderen zusammen. Schlagzeuger heißt Casey Jones, witzigerweise. Das wusste ich auch nicht bis heute früh. Worauf referenziert das? Da gibt es so eine Hardcore-Band, Casey Jones heißen die. Die ist auch eher so eine Satire-Hardcore-Band, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Heutzutage. Die haben dieses Shirt gemacht, wo dann wo so ein Typ ist, der irgendwie als Junkie oder als Drogennutzer dargestellt ist und dem wird, glaube ich, die Kehle durchgeschnitten. Oder so. Jedenfalls wird es angedeutet. Good times. Ja, darum geht's da. Jedenfalls muss ich dazu was schreiben, habe es auch jetzt gemacht, aber anscheinend wisst ihr genauso wenig wie ich über Ignite. Über Ignite weiß ich total wenig. Das waren immer die Bands, die bei Green Hell wurden, da hat man immer die Plattencover gesehen und man dachte, man müsste das kaufen, aber man kannte niemanden, der das hatte. Weißt du, was ich meine? Der Typ hat sich ja dann, der Sänger hat sich dann von dem Nationalismus-Ding schon distanziert, hat er zumindest gemacht. Das entsprechende Interview kann man nicht mehr im Netz finden. Ich habe den wirklich gefunden, das ist ein bisschen blöd, aber er hat es wohl gemacht. Trotzdem auch. Also es ist jetzt kein Linksradikaler, aber gut, das kann man wahrscheinlich leider nicht von einem fordern. aber jedenfalls haben die ein neues Album nach 10 Jahren gemacht. Wenn sie jetzt wieder auf Tour wollen? Nee, die waren noch vorher immer mal am Spielen. Ohne ein neues Album haben einfach die ganzen alten Dinger gesungen, die alle mochten. Jedenfalls ist das neue Album nicht schlecht. Hast du sogar angehört? Sehr, sehr eingängig. Ich habe es komplett gehört heute früher. Kann man schon machen, aber muss man auch nicht. Das ist eine Band, die kennt jeder, aber eigentlich kennt sie keiner. Ja, ich muss sagen, wenn man Lust hat auf so Autofahrmusik, kann man sich das neue Album mal anhören. Hör mal auf der Rückfahrt. Nicht Neues, nicht Bewegendes, aber solide. Wie alt sind die? Soll jetzt keine Werbung sein für das Konzert, das ist eigentlich egal. Aber ich habe das ja auch nicht gern gemacht, wie gesagt, das ist immer nervig. Man sucht dann Leute, Freiwillige, die das schreiben wollen. Das ist halt ein Job, muss man. Das ist halt Ehrenamt eigentlich. Ich weiß, das ist total dumm, das zu machen, vor allem wenn dann man merkt, dass es halt keinen interessiert so richtig. Also das zu schreiben, die Idee ist eigentlich, dass man Leute findet, die Bock auf die Band haben, weil man dann, wenn man da was schreibt für das Heft, dann kommt man halt für 50 Cent ins Konzert. Ist ja cool. Aber anscheinend sitzt niemand. Die fragen alle und die wollen das dann nicht. Und dann bleibt es. Ja, und bei Ignite, also ich würde jetzt vermuten, dass bei Ignite sowieso Leute kommen, oder? Ist das nicht so ein... Ja, das ist das nächste. Ist das auch nicht mehr so? Die Werbung braucht man eigentlich gar nicht. Ja. Es spielen oder viele so Bands, die eigentlich schon genug Leute ziehen. Ja, Sturm 98 zum Beispiel, oder? Wann haben die das letzte Mal gespielt? Immer im Dezember, glaube ich, spielen die. Jedes Jahr im Dezember. Das ist eigentlich so ein Weihnachtsfamilie-Ding. Der Marcel hat mir letztens diese Abhandlung über die gezeigt, diese 80 Seiten. Ja, das rote aber ich dachte, die wäre schon von 2000X irgendwann. Also das Thema schon uralt ist. Ist ja aber auch, die dürfen dann trotzdem immer noch spielen. Die haben sich dann auch irgendwie distanziert und haben irgendwie so ein Eug-Festival gegen rechts gemacht. Mhm. Das hat denen so ein bisschen die Weste reingewaschen, glaube ich. Und dann haben wir es wieder plötzlich okay, die eben einen zu machen. Okay. Das ist auch egal. Na gut, ich spiele mal gleich so eine Eu-Hardcore-Band, bei der ich aber nicht weiß, ob die jetzt komisch ist. Das kann man ja dann rausfinden und mir dementsprechend ans Knie nageln. Mhm. Die heißen Ultra und das Lied heißt Frolic in Our Minds. Go for it. Alex, Stimmung gleich. Seid nach Leipzig gekommen wegen was jetzt? Wegen Graf Orlok heute? Ne, ich bin wegen Ghost Nymph hier. Also es gibt ja diese Graf Orlok, Ghost Nymph Differenz. Oder? Ich war ja immer Graf Orlok. Wurde oft drüber gesprochen an der Hornstrecke. Jo, war schon mal Thema, ne? Ja. Nee, für mich. Du, Konrad, mehr Graf Orlok oder mehr Ghost Nymph? Ich finde beide toll. Gut. Ach, immer diese neutralen. Ich bin gerade eben von Ghost Nymph nicht so fetzig. Welche? Das neue Platte ist bei mir nicht so eingeschlagen. Ich habe ein bisschen gebraucht. Habt ihr Texte gelesen? Leider nicht, aber... Na, für mich, die Texte sind wieder... Ghost Limb. Ja, die sind auch, ich sag mal, die sind ein bisschen tiefgründiger. Ja, personal. Hochkarätigst. Bei Graf Orlok haben die jetzt, die, so wenn ich es richtig verstanden habe, haben die jetzt diese Samples jetzt selber eingesprochen. Weißt du, nachgesprochen, um ich weiß nicht, haben sie nachgesprochen oder haben sie einfach das Skript selber geschrieben, was halt, das wäre geil. Also eigene imaginäre Actionfilme und davon eigene Samples dann zu nehmen. Ja. Ja. Das ist, also ich finde für die Idee der Band fände ich das, das wäre eine sinnvolle Schlussfolgerung aus den vorangegangenen Sachen. Finde ich geil. Ja, Samples kann ja jeder, ne? Wenn du dir dann deinen eigenen Film noch schreibst, ist schon mal künstlerisch wieder wertvoll. Das passt halt zu diesem Filmstudenten-Dropout-Ding, was die immer geformt sind. Das ist schon nicht schlecht. Ich muss auch sagen, ich habe zu Kraftwerk nie so einen Draht gehabt, dass ich gar nicht so richtig weiß, was die. Also die machen die Texte über Filme, oder? Ja. Die erzählen die Filme manchmal einfach nur nach. Ach so, na siehst du, das ist natürlich nicht so prickelt. Die Idee ist so witzig. Oh. Gegen den pathetischen Anarcho-Text-Kram von Ghostlim kann das natürlich nicht anstecken. Ja. Weiß ich nicht, ich finde schon, ich mag die Marschstelle von Grafolag, aber mir ist auch heute eingefallen, ich habe heute schon drüber geredet, ja, dass solche Musik eigentlich überhaupt nicht mehr gemacht wird und noch gar nicht angesagt ist. Jetzt ist dieses 80er-Jahre-Hardcore-Ding halt gerade enthalten, aber das, was 2003, 4, 5 so war, ich würde es auf die Zeit datieren. Vielleicht war's du, auch 7, meinst du 8. Dieses gravitätische oder? Gravitätisch? Naja, es ist halt ja schon mehr Bombast als jetzt irgendeine Trashband einfach. Oder was meinst du mit früher 2000 oder 2003? Rum? Vielleicht eher später Mitte 2000. Naja, ja. So was wie Pearce Express oder Zahn oder. Na gut, ja doch, die sind schon auch ja früher 2000. Die Schule halt. Und die ist jetzt nicht mehr so. Oder so Phoenix Buddies oder sowas. Na, pass auf, wir können ja mal, weil Kerstin hat ja sowas auch mal gehört und die hat mir auch gesagt, ich soll ein Lied spielen. Das können wir jetzt mal spielen. Vielleicht ist das ja sowas auch. Für Kerstin. Das war so eine Entdeckung vom Flufffest. Die Band heißt Viva Belgrado und das Lied Osario. Ich kann ja noch mal lesen, wo die her sind. Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Gut. Ich denke, was Spanisch. Das ist in Spanien. Ja. Okay. We'll be right back. So schnell geht das rum. Ja, lang nicht mehr gehört sowas. Mhm. Ja, aber das war jetzt richtiger Emo, oder? Ja. Ja. Na, du meinst dann eher noch dieses heftigere. Aber, ja, ist, ich weiß ja nicht mal, wie das, ob das dann wieder noch einen Subgenre-Namen bekommen hat. Das bin ich auch raus, weiß ich nicht. Screamo? Ich habe ab und zu mal noch Nitro gehört, aber mehr. Auch nicht. Ja, doch, Screamo auch. Naja. Kennen wir uns nicht aus. So, da können wir ja was spielen, was, wo du dich auskennst, oder? Auskennen ist gut. Leben in schnellen Zeiten. Also. Mhm. Ja, nee, ich hätte ja Vorschlag, wir machen einfach mal fix noch Musikblock mit so richtig schönen Ballern. Sunshine Ward, die haben jetzt eine Platte, weiß nicht, Juli oder Juni ist sie rausgekommen, aus Boston. Da sind auch so Leute aus den ganzen anderen Bands aus Boston natürlich. Genau, die feiern richtig gut. Jetzt 100 Mal gehört bestimmt im Stück. Cool. Richtig gut, die kommen auch nächstes Jahr auf Tour. Und danach dachte ich, es passt ganz gut noch ein Green Beret Song von der neuen LP auch 2016, Standing at the Mouth of Hell mit dem Lied Overthrow, das ist der erste. Oh, wir wissen, dass der erste natürlich immer der beste ist, damit die Leute dann auch den Rest noch hören. Nein, der Aufmerksamkeitsökonomie musst du halt schnell überzeugen. Und um ein bisschen Werbung zu machen hier für das eigene Label, weil wir aus irgendwelchen Gründen mit Conzi zusammen von Cafas del Rigor dieses Maze Tape rausgebracht haben, die sind auch aus Boston. Wir haben aber die Demo von denen jetzt nochmal auf Tape rausgebracht. Sieht sehr schick aus, weil es Konstantin und Benny gemacht haben zusammen. Das sieht immer sehr gut aus. Das ist jetzt ein Song von ihrem Tour-Tape. Das ist schon etwa, also es ist jüngeren Datums. Der Song heißt White Knight. Beim Hören ist es ein bisschen wie eine Persiflage der beiden anderen jetzt zu hörenden Liedern. Aber das werden wir gleich hören. Ah, deswegen die gekonnte Reihenfolge. Ich habe überlegt, wo ich Maze reinpacke. Man könnte die auch gerne alleine spielen, denn die machen das ja auch selber ganz gut. Aber ich. Ja, wir können ruhig. Wenn die machen so dieses Oh, was sonst immer die Männer machen, macht halt da die Sängerin. Ist das the only way out oder was? Ja, aber halt, das finde ich cool, weil es. Ich kenne es immer nur von diesen ganzen Männern halt, die dann immer Oh machen. Ah, okay. Ja? Na gut. Viel Spaß. Yeah. wie hieß das Festival? Böse und Gemein. Böse und Gemein, ja. In Dresden. Vor einem Monat? Wann war das? In 3 Wochen. Wer das gemacht hat, ich kannte die nämlich nicht, aber die Toni sagt, das sind Freunde von der wiederum. Weiß ich nicht. Jedenfalls war ein sehr gutes Line-Up. Ja. Ich war ja nicht da, aber ich hab's lesen können. Das war sehr gut, ja. Sehr gut aus. Ich hatte Levitations wieder verpasst, wie in Berlin auch schon, und die sind jetzt langsam stinkig auf mich. Ja. Zurecht. Ich habe ein neues Album, ne? So. Ja, und da kam dann noch irgendjemand dann zu den anderen, oh ja, ich finde eure neuen Lieder viel besser, und ich sage, scheiße, ich habe die noch nicht mal gehört. Das war voll peinlich. Ich finde doch, dass die besser geworden sind. So gut. Üben übt. Ja. Wollen wir die mal veranstalten? Levitations? Nein. Die Leipziger vielleicht. Schon verwechselt man mal gern mal, finde ich. Kenny, oh. Die haben wir gemacht. Aber die spielen auch gern zusammen. Da haben beide gespielt. Ehrlich? Mhm. Würde ich jetzt mal meinen. Mhm. War bestimmt schön. Die sind wie Gettica und Ramek, die treten auch immer zusammen. Symbiotische Bands. Beim Flach waren ja Alex und ich beide nicht, Konrad schon. Achso, das hatte ich ja erzählt, oder? Dass diese Viva Belgrado, das war für Kerstin eine Fluff-Entdeckungsband. Ganz gut. Mehr weiß ich zum Fluff gar nicht. Was ist deine Lieblingsband gewesen, Konrad? Nur kurz. Die habe ich leider nicht gesehen. Oh. Die hießen Ghetto Blaster. Quatsch. Da gab es. In diesem Zelt dann. Ja. Psycho-Zelt. Also, das ist meine Lieblingsband beim Fluff, die ich nicht gesehen habe. Okay. Die hatten nur so einen Internetauftritt ohne Musik, wo so 2 oberkörperfreie Männer abgebildet waren, sehr tätowiert waren. Es sah alles sehr stylisch aus, so als hätte man da Spaß dran, hätte man okay. Das gesehen. Ich habe in dem Psycho-Zelt habe ich auch schon immer die besten Bands gesehen, ja. Aber ich habe danach nie Musik von denen gefunden, weil das immer nur irgendwelche obskuren tschechischen Projekte waren, die es wahrscheinlich 3 Wochen lang gab oder so. Genau für das Fluff. Ja, letztes Jahr, wo ich das letzte Mal, da war das eine Typ. Also es ist immer wenigstens ein. So Gay-Künstler aus Berlin mit türkischem Migrationshintergrund, der dann dort oberkörperfrei was so macht mit Rappen oder Singen. Ach, also das? Witzweise immer so. Ah, ja, das ist immer geil. Aber das fand ich auf Platte. Von denen hatte ich 3 Lieder mal irgendwie gefunden, aber die waren irgendwie alle nicht so, die hatten nicht so den Bums wie. Von der Band, die du dann dort gesehen hast. Ja, von diesem Typen, von diesem goldeingesprühten. Ach, das hast du nochmal, okay. Ja. Das habe ich versucht zu finden, weil das war echt fett. Ja, der eine hat immer gesagt, klickt auf mein Facebook-Profil und like mich. Genau, der war das. Aber ich bin ja nicht bei Facebook, also habe ich. Außerhalb von Facebook existieren solche Leute vielleicht gar nicht, weiß ich nicht. Den müssen wir mal machen mit einer Black-Metal-Band. Richtig geil. Oh, da war echt Stimmung. Aber das sage ich seit 100 Jahren. Macht trotzdem niemand. Ich mache selber auch nicht. Black-Metal. Die Leute wollen das nicht. Wie, die wollen das nicht? So ein Witz oder was? Die Consumer-Kids, die wollen das nicht. Wo das eigentlich in ihr vorgefertigte Pakete, so Rezepte, wo man so ein Paket. Aber bei Spotify macht man es ja nicht anders. Da kann man ja auch einfach den Garage-Song nach dem Hip-Hop-Song spielen. Mit so ein heterogenes Line-Up im Konzertbild, ja. Ja, da wissen die Leute ja nicht, ob sie das gut finden sollen oder nicht, oder? Also wenn sie schon dann ihre Sparte schön gemischt hingehen. Ja, weil sie sich dann so ertappt fühlen, dass sie das am Ende doch gut finden. Und obwohl sie ja ganz düstere Gestalten sind, genau. Glauben sie das dann nicht. Ja, eigentlich nicht. Ja. Aber ich meine, dort sieht dann ja jeder. Das ist ja nicht zu Hause, wo man das heimlich machen kann. Dürfen sie maximal so tippen oder so. Aber wie gesagt, dieses Spotify-Ding und irgendwie so Musik schnell durchklicken, das hat, glaube ich, auch zur Folge, dass die Musikgeschmäcker sich jetzt die Grenzen verwischen. Deshalb könnt ihr mir vorstellen, dass in Zukunft da doch sowas kommt. Es gibt ja Musikfestivals, wo es genauso funktioniert. Was mit vielen verschiedenen Dingen. Ja, und das Fluff ist ja auch ein Beispiel dafür. Ich meine, du kannst in diesem Psytent reingehen und hast dann halt irgendwie Goa und dann guckst du dir halt DS13 an. Das geht ja auch. Aha, okay. Übrigens die einzige Band, weshalb ich zum Fluff gefahren wäre. Deshalb bin ich da noch nicht gefahren, weil es die einzige gewesen wäre. Na, ich spiele jetzt einfach mal was, wo ich auch nicht wusste, dass ich das gut finde. Wie lang geht das? Das 8-Minuten-Lied. Nee, das kommt am Ende. Aber das ist jetzt fast 4 Minuten. Aber es ist auch ähnlich verrückt. Okay. Das ist, für mich ist das Disco, aber ich glaube nicht, dass das was mit Disco zu tun hat. Also ich kann noch sagen, das heißt, das ist von einer Band, die nennt sich Harms. Oder von jemandem, weiß ich nicht, ob man das alleine schafft. Harmsway. Nee, nur Harms. Das Bild sieht aus, also das Cover, es ist immer doof, die Cover zu beschreiben, aber ich finde, es sieht aus wie Angela Merkel in den 80er Jahren, als sie zum neuen Deutsche Welle Konzert gegangen ist. Achso, aber das hier ist doch Dead Worse. Nee, das hier. Das ist dieses Gesicht. Naja, ist ja egal. Viel Eyeliner. Na, Schatten. Machst du nicht so Grafikkram? Du kennst doch aus. Oder wie man das hier? Kontrast erhöhen, Breitness raus und dann hat man das. Ach, du meinst, sie sieht nicht echt so aus? Weiß ich nicht, also ich glaube nicht. Also man sieht ja ihre Wangen gar nicht. Naja, jetzt reden wir über Optik. Na gut, wir hören es einfach mal an. Das Lied heißt Run Fucking Go. Jetzt muss ich das mal breiter machen, weil das hat ein langes Lied. Ist jetzt rennen oder gehen? Run Fucking Go and Get Out of Here. Also es ist punkig genug für mich. Okay, los. Taught for cheap time morals, cheaply bought. I peak kind pleasure, so pleased I got blooming, but I'm not. We'll be right back. ja heute um 8 aufgestanden am Sonntag. Why is that? Ich bin um 12 ins Bett gegangen. Weil ich gestern erst 18 Uhr aufgewacht bin. Ich sehe, das ist alles so Verkettung. Das ist ja keine Begründung für den Umstand, dass du heute um 8 aufgestanden bist. Ich war ein wenig betrunken. Oh. Freitag. Hast du geknutscht? Mhm. Aber sehr, zumindest sehr, weiß ich es nicht mehr. Sehr betrunken? Ja, vielleicht weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls war ich sehr betrunken. Ich würde sagen, du hast geknutscht, weil das kommt besser. Ja, genau. Aber Wolfis Freundin war nicht mit dabei, die in Kiel... Ach hier, die... die wo vergessen hat. Ja, das Bescheid zu sagen. Mir vorzustellen. Dann müssen wir einen Ausflug nach Kiel machen. Ja. Am besten hier mit hier Kai Pflaume oder sowas. Das war einmal da, das hat gereicht. Das ist wirklich... Stimmt, Kai Pflaume. Wie ist die Sendung? Mit dem Wohnwagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, das war jetzt noch Institute mit Cheap Time Morals. Ja, ich fand die sehr gut, als sie in der Gießer gespielt haben in Leipzig. Ich habe damals Sätze verlautbart wie besser als jede deutsche Band. Und das ist jetzt noch nicht, das ist noch keine hohe Hürde. Ich habe auch gesagt, besser als jede. Nee, ich habe gesagt, besser als jede deutsche Band. Ich habe auch noch was anderes gesagt. Was? Bier ist alle. Energetischster Sänger noch jemals. Die haben, live alles schneller gespielt und wuchtiger als auf der Platte. Wenn man die Platte hört, kann man denken, es ist echt langweilig, aber das war dann. Und außerdem haben die nicht nur 15 Minuten gespielt. Das hat mich sehr überrascht. Genau, die haben kurz gespielt. Nee, die haben bestimmt 20 Minuten gespielt. Ja, aber man könnte sowas auch eine Dreiviertelstunde spielen und dann würde ich mich auch im. Also der Helmi auch gelangweilt. Hinsetzen, aber bei 15 Minuten, bei denen hätte ich auch gedacht, das ist jetzt aber schade. Aber ich fand's gut. Also ich auch das. Ich mag das ja nicht. Also 20 Minuten ist halt. Danach ist schon scheiße. Sein, du bist bei einem Sun O Konzert oder Sun Konzert. Ja. Wie spricht man es aus? Na, mit Stühlen. Alles, was mit Stühlen ist, 3 Stunden halte ich aus. Aber im Stehen 20 Minuten. Wahlweise. Okay, Ich fand Institute auch gut, aber ich hab da jetzt auch nichts weiter. Ich weiß auch nicht, was es in mir ausgelöst hat, dass ich das so gut fand. Die konnten schon ihre Instrumente bedienen. Ach nee, ja, darum geht's ja nicht. Ach guck mal, die sind hier bei diesem Label, wo auch The Mint drauf sind, sehe ich ja, gerade. Ja, die haben irgendwie so ein... Das passt ja sogar. Großen Fang gemacht, oder? Das Label mit dem. Einen großen Fang. Sind jetzt richtig groß rausgekommen, oder was? Die haben diese Tour gespielt, ohne Werbung dafür zu machen. Die haben eine Euro-Tour oder Deutschland-Tour gemacht, ohne Werbung. Und es waren trotzdem haben Leute da. Hm. Auch wenn die in Leipzig nach Gießer vielleicht eher wegen dieser komischen Altherren-Saufband gekommen sind. Nasty Pack? Nee, die waren. Die Nasty Pack haben gespielt. Also, erst hat irgendjemand gespielt. Ach nee, die gute Band. Die Lavas. Ah, die hatte ich verpasst. Dann Nasty Pack. Das, was das erste Mal ich die gesehen habe, finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Und dann hat die Institute und dann hat die Band von dem dicken Schlagzeuger von Nasty Pack nochmal gespielt. Ja, gut, das war ja so ein. Das brauchte ich aber nicht. Ja, genau, das brauchen. Da hatte ich nicht so Lust drauf. Aber. Ich habe es auch nicht gehört, ich habe noch nicht einen Song von denen, ich sollte da nicht jetzt urteilen drüber, aber... Wir können ja gleich noch deutsche Bands spielen, oder? Aber ich hab, wenn du jetzt gesagt hast, dass das Institute viel besser sind halt. Als jede deutsche Band. Als jede deutsche Band. Na, was hast du jetzt hier noch? Ich habe dann noch Garage Bands und noch einmal Geballer und dann noch Neues. Dann wäre ich für Garage. Okay, dann mach ich die Garage Bands. Das ist einmal Liquids mit dem Lied Blindin. Flash, also wie der Blitz, nicht wie das Fleisch. Und eine Band, die heißt Cold Shits mit dem Lied Roberts Park. Macht euch euer Bild. Thank you. habe noch einen Nachtrag zu dieser, ich war betrunken, weil du sagst rumknutschen, ich kann mich noch dran entsinnen, dass irgendwann kam so eine weibliche Person mit ihrer Freundin wahrscheinlich und die haben dann sah aus wie hier, guck, das ist meine Freundin. Keine Ahnung, irgendein Name ist gefallen. Naja, wie gesagt, das war später und betrunken und dann wurde auf sie gezeigt und ich habe wahrscheinlich einfach nur sowas wie Nein verdeutlichen wollen und habe dann aber sowas wie kein Interesse, danke, ist ja nett von dir. Jedenfalls ist mir wahrscheinlich in dem Moment nichts Besseres eingefallen an meinem Körper, dass ich dann Kotzen angedeutet habe. Also mit dem Finger in den Hals stecken und so nach vorne. Und dann habe ich mich dann auch so schlecht gefühlt, weil ich eigentlich das, ich sollte ja nicht heißen, du bist zum Kotzen, sondern es war einfach wie, pass auf, ich bin richtig betrunken, das ist überhaupt keine gute Idee jetzt. Und da habe ich mich, dann sind die abgehauen, dann war ich richtig schlechte Laune, also nicht schlechte Laune hatte ich nicht, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Das habe ich immer noch zu teilen, weil ich finde, das muss man nicht machen, das ist gemein, so zu machen. Aber es war eher ein Missverständnis. Jedenfalls, ich glaube, nochmal unzählige Stunden später bin ich nochmal zur Bar vorgegangen. Und da standen die wieder, alle beide. Mhm. Und die hatten sich gerade dran versucht, Schnapsbecher zu einer Pyramide zu türmen, um dann natürlich, wie wir es wissen, alle ein Freigetränk zu bekommen. Das ist ihnen nicht gelungen, weil die auch massiv besoffen waren. Jedenfalls habe ich da gedacht, das ist deine Chance, um mich zu entschuldigen. Und das haben wir dann gemacht, indem wir da nochmal so einen Turm gebaut haben. Und dann haben wir auch gewonnen. Weil ich glaube, ich habe den zusammen gebaut. Dann bin ich übergegangen. Aber ob das als Entschuldigung angekommen ist, weiß ich nicht. Aber... Ja, es ist auch schwierig, mit Menschen umzugehen. Es ist generell schwierig, ja. Wenn man dann so eine einfache Geste macht und die so hart missverstanden wird. Das ist auch nicht schwer missverstanden. Aber es ist ja, als ob man auf ihren Herz drauf rumgesprungen wäre. Das ist doch nicht schön. Naja. Dann ist ja interessant, ja, aber die wird es auch nicht mehr wissen. Was da passiert ist, dass du so reagierst. Weißt du das noch? Also, weil du sagst, es vermute, war ja so wie war, hier. Nee, es war nicht. Geboten. Hier ist. Naja, weiß ich nicht. Es waren alle drei Beteiligten waren betrunken. Und das Nachtleben ist doch immer der Bazar. Und ich glaube, da hat sich die Freundin halt gedacht, so, ich verkuppe jetzt meine Freundin. Und dann zeige ich mit so einem Finger auf sie und dann auf dich. Der hat eine Brille, der geht bestimmt lesen. Ja, genau, darauf stehen die. Habt ihr euch mal wieder gesehen? Nee. War ja vorgestern erst, oder? Das war ja Freitag zusammen. Ach so. Heute besuchen sie. Ich finde, es ist eine... Stimmt. Wir fahren durch die Nacht. Es ist was, kann man erzählen, kann man drüber lachen. Wie gesagt, es tut mir auch leid. Das ist halt schwierig, ne? Wenn man als Außenstehender dabei war und vielleicht nüchtern war, dann sagt man eher... Da war zum Glück niemand nüchtern. Ja, das ist gut. Alles Gute, Junge. Für weitere Adventures. Das können wir später auch rausschneiden. So... Na, ich lache auch drüber, aber mir tut es auch immer ein bisschen leid. So, Topf und Decke. Ich wäre jetzt dafür, um das abzukürzen, es passt eigentlich nicht wirklich zusammen, aber zumindest wird die gleiche Sprache gesprochen. Warte mal, wir können ja auch vom Konrad irgendwann mal das Lied spielen, oder? Ach so. Wenn wir ihn schon mal hier hart eingeladen haben und seine Küche belagern. Ihr habt mich hart in meiner Küche eingeladen. Mhm. Ich bin ja ein bisschen über Konrad hergefallen, aber... Hat zum Glück dann doch irgendwie sagen gesagt. Zu dem Lied, was du spielen willst. Nachdem er dreimal Nein gesagt hat, zur Anfrage. Atlas. Doch, wir spielen jetzt Atlas. Atlas. Ja. Mhm. Kommt aus dem Bay-Area-Umfeld, glaube ich. Ist ein Dude, der rappt und Beats macht und irgendwie mit dem ganzen Comatra-Ding drin hängt. Ist Schmitsch. Schmitsch? Ah. Soulless trees yielding healing fruit. I slid it open. That's the state of my art. Union and communion. mother and child reunion, a masterful adaptation of Ghost Orchid is blooming. Love is stereo, hard pan with tremolo, polygon graffiti, a rhyme sprung Fellini. Pleasure, faith, and fiction, I'm living for 40 summers. Crime is on the rise, a goddess taking all comers. Tell me what you see when you're behind closed eyes. Twisted in your favorite chair beneath your velvet skies. Chewing on a tapeworm, gnawing on your belly, praying for a little peace, but then we'll call you on your celly. Ask me where I got my style, the answer causes confusion. So there's a brief history of my evolution. I crawled out the ocean, specifically Pacific. Now my flow is coastline, beautiful and prolific. Okay. Danke. Schönen Dank. Mir fehlt da einfach der Zollstock für. Ich fand es schon gut. Mal wieder eure Gestampe, ey. Ich mach jetzt Gestampe, das kannst du jetzt wissen. Pass auf hier. Der kostet aber genauso, also genauso wenig kostet. Gegenüber das da? Ja. Roma. Ja, ja, ja, stimmt. Ja. Das ist genau das gleiche. Muss man dazu sagen. Gut, das war Rhizome mit World Stops Turning. Wo sind die her? USA. Ja, doch, irgendwo daher. Da muss ich mal googeln. Das kann man bestimmt leicht finden. Ich glaube, die waren angesagt, wenn ich das richtig interpretiert habe. Da fehlt mir auch das Zollstück für, ob was jetzt wirklich. Oh Gott, ist das eine Krankheit oder was? Mir ist auch noch was eingefallen. Vielleicht, ja. Weil das die Wärterhörerschaft ist. Letzte Woche, ich war nicht beim Flufffest, aber ich war im Leipziger Osten auf einem Konzert. Molde hat gespielt. Im Osten und Vögel, die Erde essen. Oh ja. Jan hatte gefragt, ob ich nicht kommen möchte. Und dachte ich, ja, lange nicht mehr gesehen. Ich bin ja nicht so Fan von denen ihrer Musik. Aber er ist ja nett. Ne? Witzig hinzugehen, ihn zu sehen. Und ich mag Molde halt wiederum eigentlich ganz gern. Das ist tatsächlich eine sehr gute Band. Flennen-Umfeld. Ja. Muss man mögen, ist also ein bisschen Polunderrock, Neues irgendwie. Polunderrock? Die machen das schon gut. Also, okay. Jedenfalls spielen die in diesem ne, ganz schönes Areal da, Thurgaustraße 80. Da ist wie so ein Warenhaus, aber so nur ein Geschoss, nur Erdgeschoss. Und da haben die drin also Räume gemietet wahrscheinlich, dieses Kollektiv da. Fische ohne, oder nur Fisch, keine Kreten oder nur Fleisch, keine Kreten, irgendwie so heißen. Ich habe ein Konzert gemacht. Ich glaube, es war ihr erstes Konzert. Nämlich, weil da war so ein großer Raum und da war ein Fenster die ganze Zeit offen. So, da habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht ein bisschen laut so. Weil es sind schon Wohnhäuser drumherum gewesen. So ein Molde spielt und die waren eigentlich, sie haben gemeint, es kommen noch zwei Songs und während die den ersten von beiden angefangen haben mit spielen, kommt da ein Typ in die Halle rein, Sonnenbrille auf, Handschuhe an, also so. Mit Sand drin. Ja, so sah das aus. Gewaltvoll sah das aus. Ja. Und Sterniflasche in der Hand. Ja. Und so leichte Baggy Jeans. Also, muss man runterbrechen, so ein bisschen Assi-mäßig. So Security. Ja, so eine Leute, wo man immer denkt, oh, die mit so Fullies durch Dresden gefahren sind, Bierflaschen in der Hand, eine Kippe im Maul. So. Ah, okay. So eine Freakshow. Ja. Und wie sind die Freaks? Die sind ja, sollte man alle nicht über einen Kamm scheren, ist doch. Keine Frage. Alle Menschen rein. Aber der kam halt rein und lief zielstrebig auf das Schlagzeug zu und hielt nicht an, lief in das Schlagzeug hinein, lief immer weiter, hat schon diese Becken zur Seite gedrückt und auf die Bass hat sich schon zum Schlagzeuger hin gestellt und dann stand er halt direkt vor dem so, vor seinem Gesicht und der wusste halt nicht, was er machen soll mit seinen Sticks so. Und hat gesagt, was ist denn jetzt los oder was? Und der Typ halt meinte dann halt so, jetzt halt mal schön die Schnauze, ja, voll zecken. Ja. Mein Kind schläft. Weil hat der Gitarrist irgendwas gemacht, dann ist der dann zum Gitarristen gegangen, stand auch wieder 5 cm vor seinem Gesicht und hat gemeint, hier, was ist das scheiß Problem? Und der Gitarrist hatte auch keinen Bock, der wusste gar nicht, was los ist. Er ist total bescheuert. Naja, der Typ meinte halt, wenn er die Schnauze haltet, dann hole ich jetzt ja Polizei und so. Oder hol meine Freunde. Ich glaube, beides. Das ist wahrscheinlich das beides, oder? Aber der hätte keine Polizei geholt, weiß ich nicht. Ah, okay. Gut, das mit dem Kind und dem Lärm, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das dümmste Argument. Ich hoffe, dass er kein Kind hat, so wie der aussah, weil das Kind dann genauso scheiße wird wie der. Aber das ist anzunehmen. Jedenfalls kam er nicht mehr wieder. Die haben aufgehört, hatten keine Lust mehr. Aber danach die nächste Band eben noch. Und da kommt niemand. Tja. Aber es war die ganze Zeit so ein komisches. Glück gehabt. Kommt der jetzt zurück oder was? War das wieder am Atari oder was? Nee. Wo? Im Osten? Ja, nicht wirklich weit weg vom Atari. Ach so. Aber noch ein Stück weiter Richtung Osten. Weil da war ja letztens, wo ich da dich besucht hatte, auch dieser komische, schräge Typ. Ach so, ja. Ja. Das ist ein heißes Pflaster, der Osten von Leipzig. Ja. Scheiße. Ja. Messerschießereien, alles genau. Alles. Wir müssen echt mehr Zeit miteinander verbringen, Thomas. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ich arbeite ja da auch, ne? Das ist ja, ich bin, glaube ich, dem Tode geweiht. Bitte nicht. Uiuiui. Ui, ui. Naja. Ey, Das ist Spiel, meine Band, die Gewaltbereit heißt. Passt auf. Oh ja. Ja, genau, wir fangen an mit Gewaltbereit. Die sind ja aus Leipzig. Ich muss sagen, ich habe mich denen relativ spät zugewandt und finde ich aber ziemlich gut, weil die machen diesen 80er Jahre Deutsch-Punk so aggressiv, also das Volksjugend-Ding. Das fahren die ganz gut. Ich hatte jetzt im Maximum Rock'n'Roll-Radio eine Leipziger Band gehört, die heißen Fucker. Kennt ihr die? Die haben da gespielt. Also die wurden dort das gespielt. Ist verrückt. Ficker oder Fucker, man weiß es nicht. FCKR. Ja. Ich habe auch einen Song gesucht, aber die wollten direkt Geld für alles, was die online haben. Deshalb dachte ich, okay, dann tue ich mir das jetzt mal nicht ziehen. Die sind ganz gut. Und die sind eigentlich auch, ich glaube, hier Abfallmusik oder Abfallrekords. Also hier Zorro, Frank und so. Das ist ja ein Kollektiv, ist ja nicht nur eines. Ja. Und Gewaltbereit gehört auch dazu. Und Porco Libre auch. Gewaltbereit jedenfalls haben jetzt 3 Lieder hochgeladen, Proberaumaufnahmen aus dem Juli 2016. Der eine Song, den ich ausgewählt habe, heißt Blech. Finde ich ganz geil. Könnt ihr gerne noch googeln. Auf Bandcamp gibt es auch den Text. Der ist auch sehr tiefsinnig, wie man vielleicht... Gewaltbereit.bandcamp. Und danach folgt etwas Älteres, Tollwut Sommer 81. Voll der geile Smasher. Ja, aber du hast meinst nicht wie A&P, also nicht die Leute, die... Ich glaube nicht, dass die gleichen sind. Ich habe jedenfalls aber auch aus München. Aus München, dann war ich bei der Biografie... Dann haben die sich nicht bestimmt trotzdem gekannt oder so. Die kannten sich vielleicht, ja. Es gibt auch irgendwelche so München-Punk-Sampler aus der Zeit, aber das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert zu. Warum nicht? Wir sind doch immer gut vorbereitet. Was soll das? Ganzes Konzept im Eimer. Okay, wir gehen... sind wir durch, ja? Ja, wie habt ihr das genannt? Vegan Reich Pizza Brier? Nee. Nee, nicht ganz. Naja. Nee, das kann man nicht sagen. Also bitte. Lecker essen gehen wir. Lecker essen mit alkoholfreien Getränken. Was ist das für euch kein Kriterium? Nee, stimmt. Nur weil wir jetzt ein Bier getrunken haben, heißt es nicht, dass wir noch. Stimmt, ihr habt ja Bier getrunken. Du hast sogar geraucht während der Sendung. Oh Gott. Oh Gott. Und das als Host. Und das als Host. Naja. Wie hießen die? Statement X? Ja. Genau, die haben das Lied dazu. Gibt's noch Themen? Conrad, du wolltest ja viel erzählen, ne? Gut. Ja, wenn alle cool bleiben, ist cool. Ja. Ja, was hast du noch jetzt? Ja? Ich habe jetzt Cäsium-Main. Cäsium-Main. Also Cäsium ist auch ein schönes radioaktives Element. Mhm. Wenn man das aus der Erde holt, hat man bestimmt viel Spaß dabei. Das ist irgendwie so eine halbe Seite von einer Noise-Kassette. Also wer jetzt noch 8 Minuten, nee, fast 9 Minuten sich das hier reinziehen möchte, kann das machen. Aber Kerstin hat letztens beim Abwaschen gemeint, sie hätte jetzt gerade nicht so Lust drauf. Aber ich finde es manchmal gut. Oder oft eigentlich. Wollen wir noch Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.